Gäste beim Essen betreuen. A5. Hören Sie. Wonach fragt das Restaurantpersonal? Dialog 1. Schmeckt es Ihnen? Der Fisch ist wunderbar und er hat wirklich keine Gräten. Fehlt noch etwas? Wir hätten gern etwas mehr Brot. Würden Sie bitte auch Salz und Pfeffer bringen? Selbstverständlich.